dir, mich auch mit dir ziehen. Schreit die Welt nur kreuzige, so lass mich nicht, so lass mich nicht fliehen. Herr, Herr, vor deinem Kreuz Panier, Kron und Palmen find ich hier. So lass mich nicht fliehen, so lass mich nicht, so lass mich nicht fliehen. Mich auch mit dir.